Es war gegen 9 Uhr, als er über den Heumarkt ging. Alle Verkäufer an den Tischen, in den Läden und Buden schlossen ihre Geschäfte oder kramten ihre Waren zusammen, packten sie ein und waren ebenso wie ihre Käufer auf dem Wege nach Hause. Bei den Garküchen, in den Kellern, in den schmutzigen und stinkenden Höfen der Häuser am Heumarkt, besonders aber bei den Schenken, drängte sich eine Menge von Händlern und allerhand verlumpten Gestalten. Raskolnikow bevorzugte diese Gegend, ebenso auch die umliegenden Gassen, besonders wenn er ohne ein bestimmtes Ziel hinausging. Hier erregten seine Lumpen keine hochmütige Aufmerksamkeit, hier konnte man gekleidet gehen, wie man wollte, ohne Anstoß zu erregen. An der Ecke der Karschen Gasse handelte ein Kleinbürger mit seiner Frau an zwei Tischen mit allerhand Waren, mit Zwirn, Bändern, Kattuntüchern und dergleichen mehr. Sie waren auch schon im Aufbruch, wurden aber durch ein Gespräch mit einer Bekannten noch aufgehalten. Diese Bekannte war Lisaweta Iwanowna, oder einfach Lisaweta, wie sie allgemein genannt wurde, die jüngere Schwester jener Alten, der Aljona Iwanowna, der Witwe eines Kollegienregistrators und Wucherin, bei der Raskolnikow gestern gewesen war, um seine Uhr zu versetzen und seine Probe zu machen. Er wusste längst alles über diese Lisaweta und sie kannte ihn auch ein wenig. Sie war eine hochgewachsene, plumpe, zaghafte und stille Person, fast eine Idiotin, 35 Jahre alt, die bei ihrer Schwester lediglich die Dienstmagd war, für sie Tag und Nacht arbeitete, vor ihr zitterte und von ihr sogar Schläge bekam. Sie stand nachdenklich mit einem Bündel vor dem Händler und seiner Frau und hörte ihnen aufmerksam zu. Die redeten mit besonderem Eifer auf sie ein. Als Raskolnikow sie unvermutet erblickte, überkam ihn eine eigentümliche Empfindung, die einer sehr starken Verwunderung glich, obwohl diese Begegnung nichts Verwunderliches an sich hatte. »Sie sollten einmal selbst entscheiden, Lisaweta Iwanowna«, sagte der Händler laut. »Kommen Sie morgen so gegen 7 Uhr, und die werden auch hierher kommen.« »Morgen?« fragte Lisaweta gedehnt und nachdenklich, als ob sie sich nicht entschließen könne.